noch fahren. Zwischen uns der Dschungel. Ich lade mein Gewehr. Zwischen uns das Meer. Ich trinke es einfach leer. Zwischen uns die Zweifel. Ich roll sie alle aus. Zwischen uns die Wände. Ich hab ne harte Faust. Zwischen uns die Wälder. Ich hab ne Kettensäge und such mir meine Wege. Ich grenze dich, ich verbrenze dich. Ich geh keinem Ärger aus dem Weg. Da ist noch mehr zwischen uns. Ich laufe dich, ich häng mich auf für dich. Ich will, dass dein Herz nur noch für mich schlägt. Da ist noch mehr zwischen uns. Zwischen uns steht und ich endlich spür, wie dein Herz schlägt.